Wir kommen zur Predigt. Ich lese den Text aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten: Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte: Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, danke für dein lebendiges Wort, die Bibel. Ich möchte dich bitten heute Morgen, dass du, Herr Jesus Christus, in unseren Alltag, in unser Leben hineinsprichst. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du lebst, dass du regierst und dass du auch der Retter und der Heiler bist. So segne du jetzt die Predigt und auch unsere Gemeinschaft. Amen. Ja, wir sind in einer Predigtreihe im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium. Und da schauen wir uns seit ein paar Wochen schon an, was heißt es eigentlich im Alltag, wirklich Christ zu sein, ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein. Und was heißt es wirklich, an Jesus zu glauben und im Alltag mit ihm zu leben? Und da haben wir hier gesehen in den ersten beiden Versen, das ist jetzt die Situation von unserem heutigen Predigttext, da gibt es einen römischen Hauptmann, der ist in Kapernaum oder hier wird es übersetzt mit Kapernaum, und der hat einen Diener, den er sehr schätzt, und dieser Diener ist schwer krank, er ist so krank, dass der Diener sogar im Sterben liegt. Und meine Frage an dich jetzt zu Beginn der Predigt ist: Was machst du denn in deinem Leben, wenn es eine ganz schwierige Situation gibt? Was machst du, wenn es eine richtige Lebenskrise, eine ganz schwierige Situation gibt? An wen oder was wendest du dich? An wen oder was vertraust du, baust du dein Leben auf? Und das führt uns dann zu den drei Hauptpunkten. Erstens, jeder glaubt an etwas. Oder man kann es auch anders ausdrücken. Jeder Mensch hat etwas, worauf er vertraut, worauf er sein Leben aufbaut. Jeder Mensch glaubt etwas. Der zweite Hauptpunkt ist, dass Glaube sowohl etwas Aktives ist, als auch etwas Passives. Glaube hat sozusagen zwei Seiten. Wie so eine Münze, die zwei Seiten hat, hat Glaube eine passive Seite und auch eine aktive Seite. Und der dritte Hauptpunkt am Schluss ist dann, du kannst es nicht erzwingen. Du kannst es nicht erzwingen, aber du kannst ganz mutig auf den lebendigen Gott, auf Jesus Christus setzen. Zunächst mal zum ersten Hauptpunkt. Jeder glaubt etwas und ich teile das in zwei Teile auf. Zunächst mal, lass uns ein bisschen darüber nachdenken, über Menschen, die nicht diese persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Also die nicht erlebt haben, ich bin nicht so perfekt, so vollkommen, und dann den Mist ihres Lebens, oder die Bibel spricht auch von Sünde, die nicht ihre Sünde Jesus Christus bekannt haben und diese Vergebung, diese Gnade in Anspruch genommen haben und dann mit Jesus leben, in der Bibel lesen, in Gottesdienst kommen, Gemeinschaft und Christen suchen. Menschen, die noch nicht diese Erfahrung gemacht haben, wirklich mit dem lebendigen Gott, mit Jesus zu leben. Sprich, also im Grunde genommen Menschen, die noch nicht Christen sind. Und da ist es wichtig zu verstehen, auch Menschen, die nicht religiös sind, glauben trotzdem an etwas. Sie haben nicht den christlichen Glauben, aber sie haben sehr wohl einen Glauben. Was meine ich damit? Auch solche Menschen haben natürlich ihre feste Überzeugungen, ihre Lebenswahrheiten, Weisheiten, ihre Prinzipien, ihr Fundament im Leben. Und nach diesem Fundament ihres Lebens bauen sie ihr Leben auf und richten sich auch danach mit ihrem Handeln und ihrem Verhalten. Es gibt niemanden, der das nicht hat. Ich bringe euch zwei konkrete Beispiele. Angenommen, ein Mensch sagt, es gibt keinen Gott. Ich bin felsenfest davon überzeugt, sagt ein Mensch, es gibt keinen Gott. Das kann man ja haben, diese Überzeugung, diesen Glauben kann man haben, zu sagen, es gibt keinen Gott. Das heißt, das wird natürlich beeinflussen, wie dieser Mensch lebt. Beispielsweise wird dieser Mensch zumindest im Normalfall nicht Gott um Hilfe bitten und Gott einbeziehen in seinem Leben. Warum? Er oder sie ist ja völlig überzeugt davon, es gibt keinen Gott. Das heißt, Gott ist außen vor. Ich darf und muss mein Leben alleine leben. Das heißt, auch in Krisensituationen muss ich schauen, dass ich woanders Hilfe und Unterstützung finde. Zu Gott kann ich ja nicht gehen. Ihn gibt es ja gemäß meiner Überzeugung nicht. Oder das andere ist, wenn jemand diese Überzeugung hat, es gibt keinen Gott, dann hat er damit auch die Überzeugung, ich muss mich letzten Endes mit meinem Leben nicht vor dem lebendigen Gott, vor Jesus Christus verantworten oder irgendwann mal Rechenschaft ablegen. Das ist ganz normal, das ist praktisch sein Glaube, seine Überzeugung, es gibt keinen Gott, damit muss ich nicht irgendwann mal mich rechtfertigen, wie ich das oder jenes gemacht habe. Der Punkt ist natürlich der, was ist, wenn es aber Gott doch gibt? Wenn es Jesus Christus doch gibt und ich als christlicher Pastor bin natürlich überzeugt auf Grundlage der Bibel, des lebendigen Wortes Gottes, dass es nicht nur Gott gibt, sondern dass es auch Jesus Christus konkret gibt und dass das, was die Bibel sagt, wahr ist. Das heißt, am Ende der Zeit werden alle Menschen vor Jesus Christus stehen und du und ich werden uns rechtfertigen müssen oder Rechenschaft ablegen müssen für das, wie wir gelebt haben. Aber wie gesagt, jeder Mensch hat Glauben, nicht einen christlichen Glauben unbedingt, aber irgendetwas, worauf er wirklich sein Leben aufbaut und sein Handeln entsprechend ausrichtet. Ein zweites Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, im Grunde genommen ist jeder Mensch gut. Also im Grunde genommen ist jeder Mensch gut. Und ich meine, die Babys sind ja auch zuckersüß. Man freut sich ja, wenn kleine Babys wieder einfach geboren werden und wenn neues Leben geschenkt wird. Jeder Mensch ist gut. Und dann sagt man vielleicht, naja, wenn es was Schlechtes gibt, es kommt irgendwie von außen, von der Gesellschaft oder wo auch immer her. Wenn jemand diese Überzeugung hat, dann richtet er sein Leben danach aus. Und das heißt natürlich auch im Grunde genommen, rechne ich nicht damit, dass jemand so richtig boshaft handelt. Wirklich, dass das wirklich jemand so richtig böse ist und schlimme Dinge tut, weil ich habe ja diese Lebensüberzeugung, diesen Glauben, im Grunde genommen ist doch jeder Mensch gut und im Grunde genommen will doch jeder Mensch wirklich einfach Liebe erleben und Liebe weitergeben und im Grunde genommen lieben wir uns doch alle. So ist die Überzeugung. Aber was tut so ein Mensch dann, wenn beispielsweise so etwas passiert wie in Freiburg, was wir jetzt erlebt haben? Oder wenn etwas passiert wie ein terroristischer Anschlag. Ich nehme mal das große Beispiel, der 11. September 2001. Was tut ein Mensch, der so ein Glauben hat, wenn so etwas geschieht? Der Hauptanführer damals von dieser Gruppe am 11. September 2001 war ein Mann mit dem Namen Atta. Der Herr Atta war in Hamburg gewesen. der war extrem intelligent. Er hatte eines der besten Abschlüsse als Ingenieur an der Universität Hamburg. Finanziell, beruflich ist ihm wirklich gut gegangen. Familie und so weiter. Bei ihm kann man nicht sagen, da gab es einfach schlimme Sachen in seiner Familie oder beruflich oder hat nicht genug Geld oder was auch immer und deswegen hat er sowas gemacht. Nein, es war im Grunde genommen, war in seinem Leben äußerlich gesehen fast alles perfekt. Es ist ihm wirklich gut gegangen und trotzdem hat er ganz bewusst die Entscheidung getroffen, ich will Böses machen. Ich will Menschen töten. Je mehr, desto besser. Wenn jemand diese Überzeugung hat, der Mensch ist vom Herzen herauf wirklich gut, von innen ist jeder Mensch gut, der kann damit nicht umgehen, wenn sowas passiert. Wir hatten es gesehen nach dem 11. September 2001, auch viele Redner, die gesprochen haben, die waren im Grunde genommen sprachlos. Die wussten nicht, was man wirklich sagen kann. Natürlich sind wir alle traurig und denken dann die Menschen, die Angehörige verloren haben. Aber inhaltlich konnten sie im Grunde genommen keine Antwort geben. Warum? Weil sie einen Glauben hatten, der letzten Endes nicht der Realität entspricht. Nicht das, wie diese Welt tatsächlich ist. Und das ist dabei auch, jetzt wenn es darum geht, dass jeder Mensch einen bestimmten Glauben, eine bestimmte Lebensphilosophie, Prinzipien hat. Die entscheidende Frage ist, ist das wahr, was du glaubst? Stimmt es tatsächlich? Weil wenn es nicht so ist, dann wirst du nicht das Fundament haben, das trägt auch in Krisenzeiten. Und du wirst auch nicht das Fundament haben, das letzten Endes auch trägt, wenn du vor Jesus Christus stehst in der Ewigkeit. Ist es denn wahr, was du an Lebensweisheiten, Prinzipien hast in deinem Leben? Ich bringe euch mal eine Illustration, ein Beispiel. Zwei Bergsteiger, die hängen in die klettern gerade so an der Felsenwand und der eine Bergsteiger sagt, ich glaube, wir müssen links gehen auf den Felsen. Ich bin ganz fest überzeugt, ich glaube ganz fest, dass wenn wir auf den Felsen hier klettern, auf den Stein, der wird halten. Dann wird es gut sein. Und der andere, der ist sich nicht so ganz sicher, aber der sagt, ich glaube, wir sollten lieber rechts gehen. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel auch, aber ich denke, wir sollten rechts gehen, den Stein, der rechts ist, und darauf steigen. Die Wahrheit, die Realität ist, wenn sie links gehen, obwohl der andere felsenfest davon überzeugt ist, dass dieser Stein hält, er hält nicht. Wenn sie auf den Stein treten, fallen sie runter und sie stürzen ab. Auf der anderen Seite, der hat ein bisschen Zweifel, ist sich nicht ganz hundertprozentig sicher, versteht auch nicht alles. Aber wenn sie rechts gehen, auf diesen Stein treten, dann werden sie sicher stehen und sie werden nicht herunterstürzen. Und so ist es auch mit dem Glauben. Es ist letzten Endes wirklich entscheidend, ob das Objekt deines Glaubens, ob das, woran du glaubst, ob das letzten Endes wahr ist und wirklich trägt. In Krisen, aber dann auch im Tod und für alle Ewigkeit. Und es führt uns zum anderen Punkt bei dem Thema, jeder glaubt an etwas. Lass uns jetzt mal überlegen, wenn jemand eine persönliche Beziehung hat mit Jesus Christus, wenn jemand Christ ist, dann im Idealfall sieht es so aus, dass er sagt, jawohl, Jesus ist Gott. Jesus hat alle Macht und alle Autorität. Das heißt, Jesus Christus hat wirklich die Kraft und die Macht und kann eingreifen. Er kann retten, er kann heilen, er kann alles Mögliche Gutes tun. Ich hatte letzten Sonntag in der Predigt erzählt von einem jungen Pastor, dessen junge Frau sehr unerwartet gestorben ist. Und er kam nach ein paar Wochen wieder zurück in die Kanzel, hat gepredigt und hatte das Bild benutzt, das er dann dort in der Predigt ja einfach gesagt hat. Er hatte gesprochen von diesem Jordanfluss, diesem reißenden Strom. Es war kalt, stürmisch, es war eine schwierige Zeit, es ist brutal hart, seinen jungen Ehepartner, Partnerin zu verlieren. Aber er hat gesagt, was ich erlebt habe in dieser ganz heftigen Lebenskrise ist, dass Jesus Christus, der von sich selber sagt, ich bin der Fels, der trägt, dass dieser Grund, dieser Jesus Christus auch in diesem stürmenden, reißenden Jordan wirklich trägt. Und dass Gott ihn auch getröstet hat und auch noch etwas mit ihm vorhatte. Das ist jetzt der Idealfall, wenn Christen so leben, mit diesem Blick, diesem Fokus auf Jesus Christus. Die Realität ist aber, dass selbst Christen manchmal nicht so auf Jesus Christus schauen, nicht so auf Jesus Christus vertrauen und bauen. Die Realität ist, dass manchmal Christen, wenn wir ehrlich sind, in unserem Herzen doch auf etwas anderes noch mehr bauen, noch mehr vertrauen. Ein Pastor, der das super ausdrückt, ist der Tim Keller in Manhattan, New York. Der sagt, auf Englisch sagt er, What is your functional savior? Was ist dein functional savior? Savior heißt Retter. Das, was dich rettet. Und dieses Wort functional passt hervorragend. Im Deutschen kann man es jetzt nur geschickt umschreiben. Es gibt nicht ein Wort, das es perfekt übersetzt. Aber im Grunde genommen sagt er, auch als Christ überlege und achte darauf, was ist letzten Endes wirklich das, wo du Rettung erfährst, wo du wirklich sagst, da renne ich hin, wenn es schwierig ist oder es Herausforderungen gibt. Was ist letzten Endes, und jetzt ganz ehrlich gesagt, was ist letzten Endes das, wo du sagst, da finde ich mein Erfülltsein, meine Freude, meine Zufriedenheit, meine Sicherheit? Für viele Menschen, auch für manche Christen, zumindest zu gewissen Zeiten oder in manchen Lebensbereichen, ist es Geld. Geld ist oft das, wo auch Christen sagen, das ist ja alles schön und gut mit Jesus und mit Auferstehung, aber das Geld muss letzten Endes stimmen. Wenn ich nicht das Geld in der Bank habe, dann werde ich unruhig und habe Angst, weil ich letzten Endes vielleicht teilweise noch mehr auf das Geld vertraue als auf Jesus Christus. Oder ein anderes Beispiel ist natürlich Krankheit versus Gesundheit. Kannst du als Christ auch damit umgehen, wenn eine ganz heftige Krankheit, Erkrankung in dein Leben kommt oder bricht dann alles zusammen? Ist Jesus Christus dann nicht mehr wichtig oder wie auch immer? Wirklich zu wissen, so wichtig und schön es ist, gesund zu sein, und natürlich sollen wir für Heilung und Gesundsein beten, aber zu sagen, noch wichtiger, noch mehr der Fels als meine Gesundheit ist letzten Endes dieser Jesus Christus. Und ich lese euch mal einen Vers vor. Es gibt ganz viele Verse zu dem Thema. Da heißt es im Psalm 20, Vers 7, heißt es, jene verlassen sich auf Kampfwagen und Pferde. Wir aber vertrauen auf den Namen des Herrn unseres Gottes. Und wir sehen das im Alten Testament, hat es wirklich viele militärische Konflikte und Kämpfe und Kriege und Sachen gegeben. Und da gab es manche, die gesagt haben, das, was mein Functional Savior ist, mein Retter tatsächlich, worauf ich wirklich setze, vertraue, mein Leben baue, das ist letzten Endes militärische Macht. Dass ich wirklich gute Kampfwagen, Streitwagen habe und Pferde, weil dann bin ich sicher. Und ein Christ sollte sagen, okay, das ist zwar nicht ganz unwichtig, aber letzten Endes, wir aber vertrauen auf den Namen des Herrn unseres Gottes. Und im Grunde genommen ist es heute jetzt dieses Beispiel auch nicht anders wie das, was wir jetzt erleben. Die USA investieren massiv ins Militär. China und Russland investieren massiv ins Militär. Die sagen, das, wo wir letzten Endes wirklich sicher sind, von unserer Seite Frieden haben, ist, wenn wir massiv ins Militär investieren. Das ist wahrscheinlich politisch gar nicht so unweise, wenn es andere gibt, die auch so massiv investieren. Da ist man ein Stück weit wahrscheinlich gezwungen dazu. Aber der Punkt ist letzten Endes, egal was es sein mag, egal ob es jetzt so was Politisches ist oder sonst im Leben, vertrauen du und ich auch in den harten Dingen auf diesen Jesus Christus, diesen Fels. Oder sind es andere Dinge, die wir ins Leben reinnehmen und sagen, so schön und gut es mit Jesus ist, aber das brauche ich doch noch mehr. Dann habe ich Frieden in meinem Herzen, dann habe ich Erfüllung und Sicherheit. Und wir sehen hier jetzt in diesem Text, das führt uns zum zweiten Hauptpunkt, beziehungsweise vorher noch, wenn du das merkst, wenn du sagst, und das muss jetzt nicht Gesundheit sein, muss auch nicht Finanzen sein, das kann was anderes sein, wenn du das merkst, das Beste zu tun ist wirklich dann einfach zu sagen, Herr Jesus, mir ist es bewusst geworden, bitte vergib mir dafür. Wirklich umzukehren, zu sagen, ich will nicht mehr, dass Gesundheit noch wichtiger mir ist als du oder Geld mir noch wichtiger ist als du oder was es auch sein mag, dein Beruf, deine Karriere, was auch immer, wirklich Buße zu tun, umzukehren, zu sagen, Herr Jesus Christus, ich will in meinem gelebten Alltag immer mehr, dass du tatsächlich der Herr, der Gott bist, dass du wirklich der Fels bist, auf den ich wirklich vertraue. Und im zweiten Hauptpunkt sehen wir dann, dass Glaube etwas auf der einen Seite wirklich Passives hat, eine passive Seite und eine aktive Seite. Was meine ich damit? Die passive Seite sehen wir hier im Text darin, dass der Hauptmann, der diesen Diener, der im Sterben lag, sehr geliebt hat. Und ich bin sicher, der hat bestimmt schon alle möglichen Ärzte bezahlt und Geld eingesetzt, damit sein Diener gesund werden kann. Es hat alles nicht geklappt und wir sind sehr dankbar für Ärzte und Krankenhäuser und so weiter. Aber auch Ärzte kommen manchmal an das Ende ihres Lateins und können nicht helfen. Das war so eine typische Situation, wo man genau weiß und spürt, letzten Endes gibt es nur einen, der hier jetzt noch das Leben retten kann, der wirklich sprichwörtlich heilen kann. Das ist Jesus Christus. Das heißt, der römische Hauptmann kann jetzt im Grunde genommen nichts mehr direkt dazu beitragen, dass sein geliebter Diener geheilt wird, gerettet wird. Und es ist interessant, das Neue Testament wurde ja größtenteils im Griechischen geschrieben. Und das Wort im Griechischen für retten und heilen ist genau das gleiche Wort. Retten und heilen ist genau das gleiche Wort. Und das tut Gott sei Dank Jesus auch immer wieder in unserem Leben. Er kann Krankheiten heilen, er kann Beziehungen heilen, aber er will auch retten, dass die Beziehung gerettet wird zwischen dir und dem lebendigen, heiligen Gott. Aber im Grunde genommen kann der römische Hauptmann nur sagen, Jesus kann ihn noch retten und heilen, aber ich kann es nicht mehr machen. Die Ärzte können es auch nicht tun. Und so ist es auch bei dir und bei mir, wenn es um das Thema Vergebung und Gnade geht. Jesus Christus, Gott, ist ans Kreuz gegangen, ist stellvertretend für deine und meine Sünden gestorben und auferstanden. Das ist zu 100% ein Geschenk Gottes. Ich kann dieses Geschenk annehmen, aber ich kann zunächst nichts dazu beitragen. Das ist die passive Seite des Glaubens. Die aktive Seite des Glaubens, die es auch gibt, sehen wir hier im Text, dass der römische Hauptmann, als er von Jesus hört, sagt er zu den Ältesten der jüdischen Gemeinde, könnt ihr bitte zu diesem Jesus gehen? Es ist wichtig, dass dieser Jesus zu mir kommt. Bitte, bitte geht zu Jesus. Das machen sie. Sie gehen zu Jesus und sie sagen zu Jesus, dieser Mann ist es wirklich wert, dass du kommst, dass du hilfst. Warum? Er liebt unser Volk. Er hat sogar unsere Synagoge gebaut. Jesus macht sich auf den Weg mit diesen Ältesten, um zu diesem Hauptmann zu kommen. Und kurz bevor Jesus da ist, beim Haus des Hauptmanns, wird es dem Hauptmann bewusst, ich selber bin gar nicht würdig, dass dieser Jesus Christus, der wirklich durch und durch heilig ist, der Gott ist, ohne jegliche Sünde, dass er sogar in mein Haus kommt. Und er sagt dann ganz demütig, schickt er einige seiner Freunde und sagt, geht zu diesem Jesus und sagt ihm, ich bin es gar nicht wert, ich bin es gar nicht würdig, dass du unter mein Haus kommst, wer bin ich denn? Aber er sagt, wenn du Jesus ein Wort sprichst, so wird mein Diener gesund. Das heißt, du musst gar nicht Hokuspokus machen. Du musst nicht mal ins Haus kommen und deine Hände auflegen und alle möglichen Sachen machen, um ihn gesund zu machen. Du, Jesus Christus, wenn du ein Wort aus der Ferne sprichst, dann wird er gesund sein. Und Jesus Christus, das ist selten, dass wir das lesen in der Bibel, aber da heißt es im Text, nachdem er das hört, heißt es hier im Vers 9, Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und wir sehen dann später, als diese Freunde des Hauptmanns zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Tatsächlich, Jesus Christus hat ihn geheilt und das führt uns zum dritten Hauptpunkt. Du und ich können es nicht erzwingen, auch im Glauben nicht. Selbst wenn wir so einen großen Glauben haben wie dieser Hauptmann, aber es ist trotzdem gut, mutig auf Gott zu setzen. Es ist gut, einen starken Glauben zu haben, einen großen Blick von Jesus Christus, von Gott zu haben, zu sagen, ich rechne wirklich damit, dass er ganz erstaunliche Dinge tun kann. Du und ich können es immer noch nicht erzwingen, letzten Endes ist Jesus Christus souverän. Aber was wir in der Bibel immer und immer wieder sehen, ist, dass Jesus Christus sagt, auch bei Heilungen, dass er sagt, weil du so einen Glauben hattest, bist du geheilt, beziehungsweise was wir ganz oft sehen, wenn Menschen, und wir sehen das durch und durch in der Bibel, wirklich mutig auf Gott setzen, das sind ja oft Dinge, da geht es oft um Großes, teilweise geht es um Leben und Tod oder verschiedene Dinge, wirklich auch wirklich Glaubensschritte unternehmen, wo man wirklich teilweise zittert und Angst hat und denen kann das denn gelingen? Wird es gehen? Wirklich einen bewussten Schritt machen, sagen, jawohl, ich gehe diesen Glaubensschritt. Ich vertraue auf Jesus Christus. Wirklich so auch im Gebet ganz aktiv ein festes Vertrauen mitzukommen, zu sagen, Herr Jesus Christus, ich hänge mich an dich ran, ich rechne mit dir, ich bitte dich darum, schenke es doch. Und wir sehen das ganz, ganz oft in der Bibel, dass Gott aus welchen Gründen auch immer das total liebt. Wenn seine Kinder zu ihm kommen und wirklich ihn beim Wort nehmen und wirklich sagen, ich will auch diesen Glaubensschritt gehen, dass Gott oft dann eben auch das tut, dass er wirkt, dass er segnet. Das ist wahnsinnig wichtig, so Glaubensschritte zu gehen. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, aber ich sage es nochmals ganz kurz. Nächste Woche ist eine Konferenz, da werden ungefähr 700 Personen dabei sein in Krakau, Polen. Das sind zum Großteil Gemeindegründer und auch Mitarbeiter von unserer Gemeinde, gehen 4 Personen dorthin. Und letzten Endes hat Gott einen Mann benutzt, eben diesen Tim Keller in New York, Manhattan. Der hatte Ende der 80er Jahre eine Entscheidung zu treffen. Damals hat es in Manhattan geistlich und auch in Bezug auf die Mordrate, Vergewaltigungsrate, Kriminalitätsrate katastrophal schlecht ausgesehen. Er musste eine Entscheidung treffen, seine Denomination hat gesagt, wir brauchen dringend gute, bibeltreue, christuszentrierte Gemeinden auch in Manhattan. Und die Pastoren, die haben alle Angst gehabt, die haben gesagt, bist du verrückt? Wie kannst du dorthin sehen? Das ist gefährlich für deine Kinder, für deine Ehefrau. Auf jeden Fall nach einem Prozess von 2 Jahren war er so weit gewesen. Und das ist oft mit Angst und Unsicherheit und Zweifel verhaftet. Aber letzten Endes hat er gesagt, jawohl, in der Gnade Gottes vertrauen wir auf diesen Fels Jesus Christus. Wir tun diesen Glaubensschritt, wir gehen dorthin. Und dadurch, dass er dorthin gegangen ist, letzten Endes hat Gott viel Segen geschenkt. Es ist eine tolle Gemeinde entstanden. Wir haben übrigens am 10. November hier ein Konzert mit einigen Musikern und Sängern. Die kommen gerade von dieser Gemeinde von Redeemer und New York. Und da möchte ich euch auch Mut machen. Wir haben hier so Einladungszettel. Nehmt die mit, ladet mutig im Glauben bekannte Freunde ein. Lasst uns mal gespannt sein, wer alles zu dem Konzert kommt. Es wird nicht nur jetzt ein schönes Konzert sein vom Musikalischen. Wir werden zwischendurch immer wieder die Texte, die Lieder nehmen, die Themen, die angesprochen werden und über Jesus Christus und das Evangelium auf eine gute Art und Weise sprechen. Wie gesagt, durch diesen Mann, dass Tim Keller diesen Glaubensschritt gemacht hat, gibt es jetzt heute ungefähr 380 Gemeinden, die neu entstanden sind in Europa. Die sind nicht alle nur wegen Tim Keller entstanden, aber die unter anderem mit inspiriert wurden. Und da möchte ich euch zum einen bitten, betet auch für diese Konferenz, aber betet auch wirklich Mut zu haben. Ich habe heute Morgen gelesen in meiner stillen Zeit die Stelle im ersten Chronikbuch. Das ist als der David, der wollte eigentlich einen Tempel vor Gott bauen und Gott hat ihm gesagt, nein, nein, nein, du bist nicht der richtige Mann dafür. Warum? Durch dich ist so viel Krieg geschehen, so viel Blut vergossen worden. Dein Sohn Salomo wird es sein. Warum? Er wird ein Mann der Ruhe und des Friedens sein. Es wird durch Salomo geschehen. Und David hat alles Mögliche vorbereitet, hat allen möglichen Sachen, Gold und Silber und Holz und Steine zusammengebracht. Und David spricht zu seinem Sohn Salomo und sagt, Salomo, im Gebet auch, du sollst es ausrichten. Geh mutig voraus, geh mutig Glaubensschritte, vertraue auf den Gott. Er hat dich erwählt, er hat dich berufen, den Tempel zu bauen. Und das ist genau das, auch jetzt im Kleineren bei dir und mir. Du und ich können gewisse Dinge nicht erzwingen, aber Jesus Christus freut sich ungemein, wenn du und ich auch mutig solche Schritte gehen im Glauben, du musst dir selber überlegen, was das für dich konkret heißt. Das heißt auch auf Jesus Christus, auch in der Stille, ruhig werden, zuhören. Was will Jesus mir sagen? Was ist jetzt dran? Das müssen wir auch als Älteste und auch als Gemeinde insgesamt tun. Was ist dran? Aber ich möchte euch bitten, jetzt beispielsweise für den 10. November, für das Konzert, nutzt es. Lass uns da im Glauben wirklich rangehen. Benutzt diese Einladungszettel oder auch, wir haben letzte Woche durch die tolle Mitarbeit von Armin Steinmeier und Melanie Kreuzer haben wir so einen ersten Gemeindebrief. Wir haben bewusst viele drucken lassen. Warum? Das kann man sehr gut mal weitergeben. Freunde, Bekannte, Nachbarn und sagen, komm mal vorbei, einfach ganz ungezwungen, komm mal zur Gospel Church und erlebe, was es heißt, lebendigen und fröhlichen Glauben in 2018 hier im Raum München zu leben. Und so lasst uns beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr, dass wir das erleben dürfen, dass du in auf besondere Art und Weise Glaube honorierst. Herr Jesus, wir wissen, wir können nichts erzwingen. Du bist souverän, du führst und leidest, aber Herr Jesus, du willst, dass wir nicht so passiv sind. Du willst, dass wir mutig sind, dass wir Schritte gehen, dass wir vorwärts gehen mit dem Bau deines Reiches. Und so möchte ich dich bitten, für uns Einzelne, du weißt, was das heißt in unserem Alltag, in unseren Lebensbereichen. Du kennst die Dinge, die wir zu Götzen gemacht haben, die uns wichtiger geworden sind als Jesus. Hilf uns, Herr Jesus, da einfach umzukehren, dir das ehrlich zu sagen, deine Vergebung in Anspruch zu nehmen, aber unsere Herzen nicht mehr daran zu hängen, nicht darauf zu vertrauen und zu bauen. Und so schenke uns auch, Vater, auch als Gemeinde, solche Zeiten wie den 10., aber auch den 11. November zu nutzen, auch wenn Bill White hier ist und auch die Musiker und Sänger aus New York. Ich möchte dich bitten, dass du mit dabei bist, auch die kommenden Wochen, Monate, auch in der Adventszeit, Herr Jesus Christus. Was für eine tolle Zeit, wirklich für Freunde, Bekannte mit Namen zu beten, sie einzuladen und im Glauben wirklich gespannt zu sein, Herr Jesus Christus, was du tun wirst, wie du das Leben von Menschen verändern wirst, wie du Heilung hineinbringen wirst, auch in Beziehungen, aber wie du auch ganz konkret Menschen retten wirst. Amen.